Nun hör, mein lieb Kathrinchen, es kommt nun bald die Zeit, die dich, mein schönes Blümchen, von mir in Tränen scheint. Denk an die früheren Zeiten, die ich schon oft bedacht, die wir in Freud und Leiden oft haben zugebracht. Viel Seufzer tu ich schicken zu dir, geliebtes Kind. Könntest du sie nur erblicken, so wär dein Herz entzündet. Oft fühl in deinen Armen ich in dem Traume mich. Empfinde dein Erbarmen und glaub, du tröstest mich. Doch schlag, mein liebes Liebchen, die Trauer aus dem Sinn und denk in größter Freude, dass ich gefangen bin, dass ich dein Gefangener bin.